es lief und suff den lichten Morgen, der Hirte Luther rief, wohl auf, lass uns die Herd, das erschreckt die Dürren und hier Geselle wehrt. Das musste ruhmen und von der lieben Fahr. Er torste sich nicht zoomen, er nahm sie an den Arm. Das Heu, das suppig lag, das ersacht die Rain und fliegen in den Tag. Das Bett des Spiels, wer's daran gerät, ihr freudet mich so viel.